WDR 5. Neugier genügt. Direkte Angst habe ich persönlich im Gerichtssaal noch nicht gehabt. Dennoch gibt es Situationen, in denen man auch verunsichert ist oder in dem Moment nicht genau weiß, wie es weitergehen könnte. Aggressives Verhalten im Gerichtssaal seitens der Prozessbeteiligten ist nicht so selten. Ich habe fast nie Angst im Gerichtssaal. Fast nie. Manchmal schon, ja. Das sind meistens emotionale Dinge, die hochkochen und dann zu Ausbrüchen führen. Dann hat man vielleicht Grund, Angst zu haben. Grundsätzlich nicht. Man kann im Vorfeld nicht immer anhand des Verfahrens sehen, was später auf einen zukommen könnte. Naja, man wird häufig dann etwas harsch kritisiert oder etwas schärfer angegangen. Ja, damit rechnet man eigentlich auch. Das ist einfach, weil das für viele Leute eine Ausnahmesituation ist, dass dann die Kontrolle manchmal so ein bisschen nachlässt. Richtige Bedrohungen sind eher selten. Es ist richtig, dass es auch schon mal zu Fällen gekommen ist, wo die Leute dem Richter regelrecht aufgelauert haben. Diese sind nach meinen Kenntnissen allerdings sehr selten. Ich gehe im Regelfall unbefangen ins Gericht, auch unbefangen in den Gerichtssaal. Es gibt allerdings in Einzelfällen Verfahren, die einen schon etwas belasten und wo man mit Bedrohungen entweder rechnet oder auch Bedrohungen erfährt. Eine Ausnahme hat sich ergeben. In einem sehr umfänglichen Verfahren, da ging es um Drogenhandel in ganz großem Stil, der von Familien aus dem kurdisch-türkischen Bereich betrieben worden ist. Die Verhandlung hat sich insgesamt über 2 Jahre hingezogen und irgendwann ergibt sich im Laufe einer Verhandlung immer eine Richtung, in die das Verfahren laufen könnte. Die Richtung ging in Verurteilung. Das war natürlich bei einer Gruppierung, die mafiöse Strukturen hatte, nicht gewollt. 2 Tage bevor in Dachau ein junger Staatsanwalt im Gerichtssaal erschossen ist, ist bei uns, also auf der Poststelle des Amts- und Landgerichts in Köln, ein Brief eingegangen, aus dem ein Draht heraushing mit brennfähigem Inhalt. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass das Ganze wohl nicht zündfähig gewesen wäre. Es hat dennoch für eine gewisse Aufregung gesorgt. Der Brief war adressiert an eine Richterin am Landgericht in Köln. Es ist grundsätzlich so, dass wir natürlich auch unsere Posteingänge, wenn gewisse Verdachtsmomente auftreten, prüfen. Wir sind sehr froh, dass all diese Maßnahmen ganz hervorragend gegriffen haben im vorliegenden Fall, dass der Brief direkt, trotz der Masse am Posteingang, es sind ca. 10.000 Briefe täglich bei uns, aufgefallen ist. Also als der erste Brief bei Gericht einging und auf meinen Schreibtisch kam, habe ich den sofort weitergeleitet an die Polizei. Und die haben auf der Stelle reagiert. Es dauerte 2-3 Stunden, dann tauchte das Personenschutzkommando auf. Und unter Personenschutz gestellt wurde ja nicht nur ich als der Vorsitzende zu diesem Zeitpunkt, sondern auch die Personen, die ansonsten angesprochen waren. Das waren also etwa meine damaligen Lebensgefährtinnen. Es war der Staatsanwalt. Es war also eine Gruppe von Leuten, die nun als bedroht eingestuft wurden. In diesem Verfahren musste die Kammer auch zur Zeugenvernehmung in die Türkei und dann waren sowohl zum Schutz meiner Person als Vorsitzendem als auch zum Schutz des Staatsanwalts jeweils ein Kommando an Personenschützern dabei. Und als wir denen gesagt haben, in Istanbul, in welches Hotel wir wollten, wiesen die darauf hin, dass das sicherungsmäßig überhaupt nicht gehe. Und dann wurde ein anderes Hotel ausgesucht. Diese Änderung war der maßgebliche Grund dafür, warum ein Anschlag, der geplant gewesen sein soll, nicht durchgeführt werden konnte. An der Stelle habe ich mir dann ernsthafte Sorgen gemacht, und zwar dauerhaft. Es gab in meinen frühen Jahren, da war ich beim Amtsgericht in Euskirchen, mal eine Situation, wo ein Angeklagter mich verprügeln wollte, nachdem ich dem den Führerschein abgenommen hatte. Da hat sich aber dann der Anwalt dazwischen geworfen und da war die Sache geregelt. Dann ist versucht worden, auf den Vorsitzenden dadurch Einfluss zu nehmen, dass Briefe geschrieben worden sind, in denen deutlich zum Ausdruck gebracht wurde, dass Personen aus dieser Gruppierung vor meinem Privathaus gestanden hatten und da geschaut hatten, wer außen eingeht. Und dann auch meine damalige Lebensgefährtin beobachtet haben und in diesem Brief genau beschreiben konnten, wann die beim Friseur gewesen war und sich die Haare anders gefärbt hatte, wodurch belegt war, dass sie aktuell auch Beobachtungen gemacht hatten. Ja, man ist etwas weniger unbefangen auf der Straße, wenn die Ecken irgendwie dunkler sind, wenn man alleine irgendwo unterwegs ist. Man hat dann schon so das Gefühl, dass man vielleicht doch lieber auf der beleuchteten Seite der Straße geht. So, mehr ist es nicht. Man macht trotzdem das Gleiche wie immer. Man weiß ja, das gehört dazu. Aber man ist trotzdem unruhig und versucht nicht zu sehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Also man findet mich nicht im Telefonbuch, es gibt keine Einträge im Internet. Ich bin nirgendwo mit Foto und das möchte ich auch so weiterhalten. Der Personenschutz fing etwa eine Woche an, bevor meine Frau und ich geheiratet haben. In dieser Zeit lief das Verfahren über die dann noch verbleibenden 1,5 Jahre weiter. Das Gericht war weitgehend zu einer Festung ausgebaut. Von Einsatzhundertschaften war das abgeriegelt, der ganze Bereich. Ich wurde ja ohnehin immer im Konvoi zum Dienst gefahren und wieder zurück. Da ging das mit Blaulicht ab und da wurden weitgehend alle Straßenzüge abgesperrt, damit die Kolonne zügig durchkam. Ich habe heute eine Familie und wenn diese Situation heute auftritt, sie ist auch noch mal vor einiger Zeit aufgetreten, ja, hatte ich große Angst um meine Familie. Ich selber habe von einem Menschen schon Briefe mit sehr unangenehmen Inhalten bekommen. Das Unangenehme an dieser Geschichte war allerdings weniger der Inhalt alleine an sich. In den meisten Fällen kann man sich ja auch denken, dass derjenige die Drohungen vielleicht nicht wahrmachen wird. Trotzdem ist man immer wieder besorgt, dass man eventuell denjenigen erwischt haben könnte, der das Ganze am Ende in die Tat umsetzt. In meinem Fall war besonders unangenehm, dass der Herr sehr regelmäßig geschrieben hat und nicht nur an mich selber, sondern auch an Personen in meinem beruflichen Umfeld. Mit Drohungen, insbesondere aber auch mit Diffamierungen. Der Personenschutz schränkt die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, in einem Maße ein. Das kann man sich, wenn man es nicht erlebt hat, überhaupt nicht vorstellen. Alles, was man macht, von morgens früh bis abends spät, läuft unter Kontrolle. Der einzig freie Bereich sind die eigenen vier Wände. Sobald man also irgendwie das Haus verlassen hat, war man auch wieder unter Beobachtung. Es wurde alles kontrolliert, was man machte. Jede Bewegung außerhalb der eigenen vier Wände wurde begleitet durch Personenschützer. Das sind ganz banale Dinge. Wenn man Eis kaufen will, dann geht man mit 5 Begleitern zur nächsten Eisdiele. Oder wenn die Frau sich Zigaretten ziehen möchte am Automaten 50 Meter weit weg, dann läuft sie da mit 5 Personen hin. Man steigt vor der Haustür in einen gepanzerten Wagen und dann fährt eine Kolonne beispielsweise zum Großmarkt oder zu irgendeinem Geschäft. Da steigt man vor der Tür aus, wird dann von den Leuten, die einen begleiten, in den Laden geschoben. Dann geht man durch die Regale. Das Kommando waren 5 Leute. Ich mache jetzt seit 1988 durchgehend Strafsachen und ich kann mich an einen einzigen Vorfall erinnern, indem ich bedroht worden bin von einem Angeklagten und beim Abführen aus dem Gerichtssaal nach der Urteilsverkündung mir zurief, dass er mich und meine Familie, und dabei nannte er Einzelheiten, was mich etwas geschockt hatte, schon treffen werde. Und wie das Leben so spielt, traf ich diesen Angeklagten einige Zeit später, nachdem ihm ein Strafrest zur Bewährung ausgesetzt worden war, wieder als bewährungsaufsichtsführender Richter. Und wir haben als erstes uns erst einmal über diese Aktion nach der Urteilsverkündung, die mich damals geschockt hatte, ausgesprochen. Seine Erklärung zu der heftigen Reaktion mit dem Zuruf, dass er mich und meine Familie schon noch treffen würde, war die, dass er in diesem aufregenden, für ihn emotional hochgeladenen Moment sehr aggressiv war und irgendetwas loswerden musste. Und das war nun mal gegen mich gerichtet. Aber er hat, das nehme ich ihm auch im Nachhinein ab, nie wieder darüber ernsthaft nachgedacht. Was vielleicht interessant ist, wenn wir dann eine Nachbarin beauftragt hatten, mal Zigaretten zu holen. Die wohnt in einem Anwesen, das durch eine Mauer getrennt ist, Brust hoch. Und die warf dann mal abends eine Packung Zigaretten vor die Haustür und rief dann an, dass die da ist. Aber da hatte natürlich die Polizei gesehen, da ist irgendetwas vor die Tür geworfen worden. Hat sofort Alarm geschlagen und dann streiften da Mitglieder einer Einsatzhundertschaft durch die Vorgärten, um zu gucken, was ist denn da alles passiert, bis dann rauskam, es war nur eine Packung Zigaretten vor die Tür geworfen worden. Also das sind dann so die kleinen Dinge, über die man dann in der Situation auch schmunzeln kann. Es gibt natürlich immer wieder mal Situationen, wo einem das alles viel zu viel wird. Und so kann ich beispielsweise eine Situation schildern, wie ich nachts irgendwann, ich bin aufgestanden, habe dann laut rumgetobt, ich bin's leid, ich will nicht mehr, ich rufe jetzt keinen, ich gehe jetzt raus und gehe spazieren. Und dann hat sich praktisch meine Frau an den Schlafanzug gehängt, hat mich festgehalten, dann drehe ich jetzt hier bloß nicht durch. Und dann haben wir an der Haustür gesessen, auf den Eingangsstufen und dann da mal die Situation besprochen oder sie vor allen Dingen mich wieder runtergeholt. Das hat es also schon gegeben, dass man irgendwann mal das Gefühl hatte, ich will nicht mehr, es ist alles viel zu viel. Aber das ist vielleicht auch normal, dass man irgendwann sagt, so jetzt platzt mir der Kragen. Insbesondere bei dem Einbau der Sicherheitsschleusen ist es vorgekommen, dass wegen nicht ordnungsgemäß durchgeführter Kontrollen jemand eine Dose Pfefferspray mit ins Haus hat schmuggeln können. Das ist aber auch seit diesem Vorfall nie wieder vorgekommen. Von Schusswaffen habe ich hier beim Amtsgericht Moers noch nicht gehört. Es hat es auch schon hier bei Gericht gegeben, dass es einem Beschuldigten gelungen ist, in seinem Rucksack einen Explosivkörper mitzuführen. Den zu zünden hat er keine Gelegenheit mehr, weil er nach der Urteilsverkündung festgenommen worden ist. Und dann hat man im Vorführbereich diesen Sprengkörper gefunden. Zeigt allerdings auch, dass auch durch Kontrollen, mögen sie noch so genau durchgeführt werden, absolute Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Wir gehen hier eigentlich immer davon aus, dass Hunde, die bellen, nicht beißen. Das ist so das, womit man sich eigentlich beruhigt. Man beruhigt sich und sagt, ach ja, der schreibt einen Brief oder ruft dich an oder so. Aber da passiert schon nichts. Nur manchmal passiert eben doch was. Und das ist so diese verbleibenden 0,0 irgendwas Prozent, die einen dann unruhig machen. Das hat insgesamt gedauert 1,5 Jahre. Also in das Haus, das dann auch entsprechend gesichert worden ist, sind wir erst eingezogen, nachdem die Sicherungsmaßnahmen begonnen hatten. Im Ort war immer nur von dem Richter die Rede. Das war der, der immer mit Blaulichtern durch den Ort fuhr und den man nicht zu Gesicht bekam. Vielleicht diejenigen, die da direkt nebenan wohnten, sahen, dass da morgens einer in ein Auto sprang und abends wieder rauskam. Kontakt mit Nachbarn hatte man nicht. Ich selber hatte Probleme mit Stalking in schriftlicher Form, dass regelmäßig Briefe geschrieben worden sind, eine Zeit lang sogar täglich. Mitunter werden solche Briefe auch Jahre nach dem eigentlichen Verfahren noch geschrieben. Auch das hat es schon gegeben. Zusätzlich ist es dazu gekommen, dass die Richter immer wieder angerufen worden sind oder dass eine Person auch schon mal auf der Geschäftsstelle gestanden hat. Die Geburt des Kindes, die war ja ausgerechnet. Da waren dann die maßgeblichen Fahrzeuge wohl bei den Personenschützern griffbereit, damit die zur Stelle sein konnten, wenn es ab ins Krankenhaus gehen sollte. Und als es denn dann soweit war, waren die auch pünktlich da. Die Geburt war vorbei. Vor dem Kreissaal saß das Kommando. Das waren die Ersten, die das Kind dann auch gesehen haben. Meine Frau kam dann nicht auf die Wöchnerinnenstation, sondern auf eine eigene Station, wo es dann ein Zimmer gab und ein Vorzimmer, in dem dann die Herren übernachtet haben und aufgepasst haben, dass keiner an die Mutter drankam und an das Kind, das auch in diesem Zimmer war, das übrigens auch einen eigenen Personenschutz bekam. Eine solche Situation nimmt Einfluss auf eine Beziehung. Hinterher weiß man, auf wen man sich verlassen kann. Also für meine Person vermag ich auszuschließen, dass sowas Auswirkungen auf ein Urteil haben könnte. Also ich möchte nicht ausschließen, dass ein verbal aggressives Verhalten eines Prozessbeteiligten Auswirkungen auf die Prozessführung haben könnte. Eventuell führt man die Befragung ein wenig anders und legt es nicht auf Provokationen an. Nein, also einschüchtern lassen habe ich mich nicht. Also wir haben den Hauptangeklagten zur Höchststrafe verurteilt, zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung. Sicherungsverwahrung deshalb, weil er schon in der Türkei wegen Drogenhandel verurteilt worden war und wir die Feststellung getroffen haben, dass er schon während der Haft Leute kennengelernt hat, denen er erklärt hat, wie er in Zukunft den Drogenhandel aufziehen wolle. Ich denke, das kann man überhaupt nicht so eindeutig beantworten, ob das Auswirkungen auf das Urteil hat. Man hat dann immer so gegenläufige Gedanken und Überlegungen. Man überlegt sich einerseits, das darf natürlich keine Auswirkungen auf das Urteil haben. Man versucht sich also vorzustellen, wie würde man entscheiden, wenn man nicht bedroht worden wäre. Ja? Andererseits kann das natürlich auch einfließen, dass man sich jedenfalls viel mehr Gedanken über das Urteil macht als über einen vergleichbaren Fall. Aber ich könnte nicht sagen, ob es schärfer oder weniger scharf ausfällt. Aber es hat sicher irgendeinen Einfluss. Nur man versucht ihn zu kontrollieren, man versucht den Impuls, egal in welche Richtung, zu unterdrücken oder zu rationalisieren und zu sagen, so, jetzt wollen wir mal überlegen, wie wäre das denn jetzt ohne diese Bedrohungssituation? Die Bedrohung, die in diesem Verfahren stattgefunden hat, hat also die Art und Weise, wie ich meine Prozesse vor Gericht führe, überhaupt nicht verändert. Es hat auch das Gefühl, dass ich als Vorsitzender habe, wenn ich Zeugen oder anderen Verfahrensbeteiligten gegenübertrete, überhaupt nicht verändert. Das war eine einmalige Situation, die hat es vorher beim Gericht so noch nicht gegeben, auch nachher nicht mehr. Es hörte interessanterweise mit dem Urteil auf. Der Umstand, dass man auf einmal wieder ohne Begleitung durch die Gegend lief, war gewöhnungsbedürftig. Man guckt sich in der Tat um. Man ertappt sich dabei, dass man nach rechts und links guckt, ob da einer steht, den man kennt oder nicht kennt. Da stand aber niemand da. Mir kommt es vor allen Dingen darauf an, klarzumachen, dass dieser Beruf durch seinen Zweck, nämlich Konflikte zu lösen, natürlich auch konfliktträchtig ist und man mit vielen diesen Dingen einfach lebt und die dazugehören. Da muss man einfach versuchen, auch ruhig zu bleiben. Aber andererseits ist es eben so, dass man sich das auch nicht so aus den Kleidern schüttelt, wenn man bedroht wird, sondern dass einen das so ein bisschen begleitet. Was immer bleibt, ist, dass es im Einzelfall eine Situation geben kann, in der Schreckliches passiert. Dafür lassen sich aber Vorkehrungen meines Erachtens überhaupt nicht treffen. Ich halte den Beruf des Richters nicht für gefährlicher als andere Berufe. Es gibt viele Berufe, die sich mit Konfliktlagen befassen müssen. Das muss man sich klar machen. Wir sind mit Konfliktlagen befasst. Und deswegen sind wir auch mit Emotionen befasst und natürlich gelegentlich auch mit überschießenden Emotionen und leider auch eben mit irrationalen Dingen. Das ist einfach so. Es ist nicht gefährlicher als andere Berufe. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.